Gottes Güte und Treu, Gottes Güte und Treu. Rühmet ihn mit reger Freude, preiset Gott, Verlobten beide. Preiset Gott, Verlobten beide. Freude, preiset Gott, Verlobten beide. Rühmet ihn mit reger Freude, preiset Gott, Verlobten beide. Rühmet ihn mit reger Freude.